Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge 13 von Codewort Popkultur. Nuria und ich sprechen heute über The Good Place und Crazy Ex-Girlfriend, zwei Serien. Und wir starten direkt mit The Good Place, was sich Nuria gerade ansieht und ich kenne es von einem Tumblr. Genau, also ich bin da in der ersten Staffel, in Amerika läuft zurzeit die zweite. Also in dem Sinn kann ich nicht groß spoilern, da kann ich jetzt sehr schön frisch einfach mal meine ersten Eindrücke von dieser Serie erzählen. Und was noch cool ist zu wissen, die Serie ist kreiert von Michael Schur und auch Parks and Recreation kreiert hat. Eine Serie, die wir beide ja sehr mögen. Und auch bei Brooklyn Nine-Nine ein Co-Creator war. Und da merkt man auch, dass ein bisschen so die gleiche Mentalität und man merkt, dass da ähnliche Schreiberteams und Macher dahinter sind. Und jetzt allgemein, also The Good Place, die Hauptdarstellerin ist Kristen Bell, die kennt man ja von Veronica Mars. Sie spielt da eine Figur, die gestorben ist und dann im sogenannten Good Place wieder aufwacht. Also das ist so eine Art Himmel, so eine Art eine Utopie, wo Leute hinkommen, wo halt ein super gutes, richtiges Leben geführt haben, wo sie halt vieles Gutes getan haben, das nicht für eine soziale Organisationen gearbeitet haben, Menschenleben gerettet haben, halt so die typischen Sachen, die man so bei, weiß nicht, Friedensnobelpreisleuten sieht und so, die kommen halt zum Good Place, weil es wird erklärt, jeder Mensch sammelt in seinem Leben wie so Punkte, positive und negative Punkte und am Schluss gibt es eine Wertung und wenn die Wertung halt genügend hoch ist, kommst du eben in eine Good Place. Und die Leute, die nicht so gute Wertungen haben, die halt eher schlechte Sachen in ihrem Leben auf der Erde gemacht haben, die kommen in the bad place, also die Hölle sozusagen. Und das Problem jetzt aber in der Serie ist, dass die Figur von Kristen Bell, die heißt Eleanor, dann bemerkt, dass sie da gar nicht hingehört, weil sie war in ihrem Leben auf der Erde eigentlich nicht ein guter Mensch. Sie war immer eher gemein, hat andere Leute ausgenutzt, hat sich nicht irgendwie Mühe gemacht, irgendwie auf die Umwelt zu schauen, hat irgendwie Geld geklaut und so. Nicht große kriminelle Sachen, aber sie war einfach allgemein eher ein unangenehmer Mensch. Und dann kommt es halt raus, dass halt jemand anders mit dem gleichen Namen eigentlich dorthin gehört und sie wurden wie ausgetauscht. Und dann geht es jetzt in der ersten Hälfte der ersten Staffel geht es halt darum, wie sie ihr Geheimnis da schützen muss, weil sie will natürlich nicht in The Bad Place kommen. Und es geht dann auch darum, dass sie dann aber auch tatsächlich lernen möchte, ein besserer Mensch zu werden, damit sie auch dann es auch verdient, da zu bleiben. Und die Serie ist recht bunt und auch ein bisschen so, hat so ein bisschen lustig, fröhlichen Eindruck. Also es ist, obwohl es darum geht, dass sie ja sterben, ist dann nicht so, dass sie damit dann mega Probleme haben. Also darüber wird nämlich nicht groß geredet, so, oh, ich sehe jetzt meine Liebsten nicht mehr, ich kann nicht mehr auf der Erde leben, sondern sie nehmen es alle recht locker. Und es ist eigentlich eben dort dann alles so wie perfekt. Sie haben ihre Traumwohnung oder Traumhaus. Dann eigentlich die seelenverwandte Person ist dann dort für einen auch da. Also man trifft dann dort die Person, die eigentlich wirklich deine Seelenverwandte ist. Mhm. Und man kriegt halt alles, was man will. Und man kann jede Frage, die man hat, beantworten lassen von so einer Art künstlichen Intelligenz, die dann auch als ein Mensch, also so eine menschliche Form hat, wo es dann auch lustige Situationen gibt. Deswegen wird dann nicht groß behandelt, so das Thema Tod ist da nicht eigentlich so im Vordergrund, mehr so die speziellen Situationen, die dann in so einer Utopie aufkommen. Und es geht dann auch halt um diese Charakter, sie trifft natürlich andere Leute, dann auch die Person, die halt als eigentlich eben doch nicht ihrer Seelenverwandte ist, aber für die Person, die eben da ausgetauscht wurde, eigentlich gedacht wäre. Und der ist immer ein Ethikprofessor, also war ein Ethikprofessor, und der versucht dann ihr beizubringen, ein besserer Mensch zu werden. Und dann er ist halt eben eher ein Akademiker und sie ist halt so eine eher freche, Schule und so. Auf dem Job, sie hat bei irgendwie einer Telefon, Firma gearbeitet, wo sie alten Leuten irgendwelche unnützige Pillen anreden musste, also Leute hintergehen, betrügen. Also war also sicher nicht jemand, der in der Schule und so sich groß Mühe gemacht hat. Und dann hat sie halt da einen falschen Seelenverwandten, der halt eben Professor für Ethik war. Und das gibt dann natürlich auch so interessante Situationen. Aber es ist dann eben so, dass man die Charakter dann kommen, lernt man dann immer mehr kennen. Es gibt dann auch Flashbacks, dann sieht man halt eben, wie ihr Leben war, bevor sie gestorben sind. Und da geht es dann doch eigentlich um tiefere Themen, nicht eben um Tod oder so, sondern halt, dass sie da, wie sie mit Isolation, Freundschaften oder mit Eifersucht, mit Familie, mit das Konzept von Lügen war einmal in einer Folge wie das Hauptthema. Also eigentlich noch doch recht verschieden. Und dann auch eben so typisch, wie es auch bei Parks and Recreation und Brooklyn Nine-Nine ist, halt so, es geht dann doch um Nettigkeit, es geht darum, immer ein guter Mensch zu sein. Nicht so im großen, überschwänglichen Klischee, so, oder man muss Friedensnobelpreisträger sein, sondern eben einfach, dass man zu seinen Mitmenschen einfach nett ist und versucht einfach mit kleinen Dingen die Welt zu verändern. Einfach das Umwelt deinen Mitmenschen eine Freude zu bereiten. Und der Charakter von Kristen Bell eben lernt da dann auch wirklich Neues dazu und versucht sich wirklich zu bessern. Es gibt dann schon noch Twists und Turns und so, es ist dann nicht die ganze Zeit, also es gibt dann Veränderungen und so weiter, aber es wird dann doch, also deswegen wird es auch zum Teil recht spannend, man möchte dann wissen, wie es weitergeht. Und was ich noch sehr cool fand oder allgemein da sehr als positiver Punkt heraussticht, dass halt die Nebencharakter sind fast alle POCs, also People of Color, also es ist da sehr gemischt. Also sie hat da nicht nur amerikanische also es sind aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen kommen da die Leute zusammen, weil sie eben nur nach dieser Wertung von diesen Punkten zusammengemixt wird, aber auch schon auch, ob man eher zusammenpasst und so. Und dann ist eben ihren Seelenverwandten Chidi ist eben aus Senegal und will eigentlich Französisch reden, aber natürlich kann jeder jeden verstehen und so weiter, weil eben ist alles perfekt und es ist immer alles so ideal gemacht. Wie wird das dann gehandhabt in der Serie? Also sprechen die Leute tatsächlich alle Sprachen und Untertitel? Nehme ich mal nicht an, oder? Nein, sie verstehen einfach dann immer alles. Also sie, die Hauptcharakter, redet halt Englisch, also reden alle anderen auch in Englisch. Ja, okay. Und theoretisch aber würde jeder in seiner Sprache alles hören. Jetzt aber die sprechen dann akzentfrei? Ja, sie reden so. Okay. Wohl eine redet mit britischen Akzent. Okay. Okay, weil die halt in London aufgewachsen ist, redet sie dann auch mit Akzent aus England. Aber der eigentlich aus Senegal kommt und Französisch, der redet amerikanisches Englisch für. Okay. So wie wir es dann hören. Und genau, also zwar die Charakter auf dem Poster, die Hauptcharakter sind halt doch noch weiß, im Kirsten Bell, und der andere ist wieder der Architekt dieser Welt. Mhm. So wird er genannt, also er heißt Michael, aber sein Job ist sozusagen Architekt. Und der versucht da halt alles zu, der führt die Charakter ein und überschaut halt dann dieser Teil von The Good Place und ist für das zuständig. Es gibt eigentlich verschiedene Abteilungen von diesen, wo halt dann vielleicht 600 Menschen in diesem Teil sind und dann woanders hat es einen anderen Architekt, der seinen eigenen Bereich hat. Aber wir sehen dann halt einfach einen davon bis jetzt. Und da ist eben dieser Michael, der Architekt. Und der ist halt gespielt von Ted Danson. Das ist halt auch ein weißer Schauspieler. Aber dann wirklich alle Charakter weit rum. Außer noch diese künstliche Intelligenz, sozusagen Janet. Die ist noch eine weiße Frau. Aber alle anderen sind tatsächlich POCs. Also einfach so, als was so Repräsentation anbelangt. Ja, ist klar. Halt ein Pluspunkt. Sie sind aber halt nicht die Hauptfiguren. Ja. Das ist dann wieder klassisch. Aber es ist, in dem Sinn ist es gut gemischt. Und die kriegen eben auch ihre Flashbacks und ihre Konflikte und Entwicklungen und eben die Charakterbeziehungen und so wachsen einem ans Herz. Und durch einfach das Konzept eben, dass man dann in dieser Himmel-Utopie ist, da gibt es dann halt schräge Situationen, da kann halt alles passieren, weil es ja eben nicht ein echter Ort ist. Und dann auch das Konzept von The Bad Place, da habe ich jetzt noch keine Szenen gesehen, die direkt dort gespielt haben, aber man hat da schon Sachen davon mitgekriegt, das ist auch lustig. Es ist halt so, eben so ein Fantasiekonzept, wo hier auf eine herzige Art, lustige herzige Art und auch durchaus spannend dargestellt wird. Cool. Ja, das ist eine Empfehlung. Ich schaue selber noch weiter, aber von dem, was ich immer höre, soll es immer besser werden. Ja, ich habe auch, also eine meiner Lieblings-Tumblr schaut die Serie auch. Ich bin auch gespoilert. Ich eigentlich auch, aber ich möchte nicht zu viel sagen. Nein, nein, das machen wir nicht. Also ja, ich glaube, ich bin nicht richtig gespoilert. Wahrscheinlich, wenn ich die Serie schauen würde, würde ich dann denken, ah, das könnte es sein oder sowas. Aber ja, also ich glaube, ich kann es mir nach wie vor immer noch nicht so recht vorstellen, wie es genau ist. Aber das heißt, es geht viel um menschliche Interaktion. Ja, genau. Ja, so eine, auch eine Beziehungs-, also nicht im Sinne von Liebesbeziehungen, das ist ja noch nicht so fest das Thema, sondern einfach so zwischenmenschliche Freundschaften. Weil es gibt dann auch Sachen wie im Eleanor ist dann auf eine, ihre Nachbarin, ist sie dann wie schlecht eingestellt, weil die ist halt, stellt sich halt sehr perfekt dar und ist halt wunderschön und so weiter. Und dann ist halt zuerst ein bisschen so, ist sie dann nicht begeistert, dass die dann da immer rumrennt und sozusagen besser ist als sie. Genau, sie hat dann so wie so ein, halt, sagt man dem, Minderwertigkeitskomplex, genau. Mhm. Um solche Sachen geht es dann halt auch. Aber dann entwickelt sie dann da doch eine Freundschaft mit diesem Charakter und die ist dann dafür super und so. Ja. Das sind diese positiven Entwicklungen, die dann halt eben berühren, ja. Und ist es auch, also wie Kristen Bell, also hat sie diese, du kennst sie als Veronica Mars nicht so gut, gell? Ich habe die ersten paar Folgen gesehen, aber ich kenne die Schauspieler aus anderen Sachen. Also wie ist ihre Figur genauer? Ist sie so snarky? Ja, also so genau. Sie wird schlagfertig und... Ein bisschen, also sie ist nicht unbedingt die intelligenteste. Ja. Sie ist einfach, auf der Erde hat sie einfach nur das gemacht, was sie möchte. Und also am liebsten würde sie halt immer fluchen, aber in dieser Welt darf man zum Beispiel nicht fluchen, dann wird immer ein anderes Wort benutzt und so, das sind dann zum Beispiel auch so Spielereien. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil wirklich voll gemein ist sie dann doch eher erst in den Flashbacks, dort ist sie einfach, es geht zum Beispiel darum, dass man beim Ausgehen in einer Bar geht es darum, dass jemand muss Wasser trinken, damit man dann einen Fahrer hat. Und die anderen können feiern und Alkohol trinken. Und dann aus solchen Sachen hat sie sich dann halt immer so rausgemogelt oder hat es dann einfach nicht gemacht und hat ihre Freundinnen und Freunde halt immer im Stich gelassen oder dann auch irgendwie hat irgendwelche Sachen ausgeborgt und dann ging es kaputt und dann hat sie halt so getan, als wäre es nicht ihre Schuld und so in dem Sinn. Ja, also nicht offen gemein zu anderen, aber so ein bisschen hintenrum. Zum eigenen Vorteil. Genau, sie hat einfach immer nur für sich geschaut. Also zum Teil ist sie schon frech und direkt oder gemein. Aber sie ist nicht eine Person, wo du dich dann meinst, oh, die kann ich nicht ausstehen. Ja. Aber natürlich würdest du im echten Leben jetzt mit der nicht befreundet sein. Also sie haben halt schon geschaut, dass es ein Charakter ist, den man dann mögen kann, wenn man ja dann auch sieht, dass sie sich entwickelt. Aber sie ist nicht, also wäre krass, wenn es dann wirklich ein Charakter gewesen wäre, die wirklich, wirklich böse Sachen gemacht hätte. Dann wäre es ein bisschen komplexer. Also in dem Sinne ist die Serie halt doch noch sehr lieb und in dem harmlos. Also da merkt man schon, dass theoretisch könnte man da mehr machen, besonders wenn es eben auch um das Thema Tod geht und irgendwelche so Moralitäts Unterschiede, so was macht einen guten, was macht einen schlechten Menschen aus. Es geht dann auch darum, dass sie dann wie von sich selber sagt, sie ist eine Medium Person. Sie ist weder gut, super gut, aber sie ist auch nicht so schlecht, dass sie eben gerade in die Hölle muss. Ja. Das ist dann so ein Punkt. Sie ist so irgendwo in der Mitte. Okay. Aber ja, sie kommt schon sympathisch rüber, aber sie ist halt nicht sehr intellektuell, sie ist eher eben frech und eben den Minderwertigkeitskomplex kommt am Anfang besonders zu tragen. Minderwertigkeitskomplex, ich weiß nicht, ob das richtig Stichwort ist, aber ich leite jetzt trotzdem mal über. Ja, das ist gut. Zur anderen Serie Crazy Ex-Girlfriend, die wir heute sprechen, also die verrückte Ex-Freundin. Das ist eine wunderbare Musical-Serie von Rachel Bloom. hat die geschrieben und ist auch die Hauptfigur, Rebecca Bunch. Und kurz, der Titel ist eigentlich schon Programm. Crazy Ex-Girlfriend ist ein Trope, also ein Erzählmotiv, das sehr oft vorkommt, ein Stereotyp. In Filmen oder Serien oder Büchern und so weiter. Also Crazy Ex-Girlfriend ist, man hat eine Hauptfigur in einem Film und sowas und der hat vielleicht eine neue Liebesgeschichte, Liebesfilm. Und dann kommt irgendeine Ex vor, die etwas schräg ist und immer noch an ihm hängt. Und eventuell auch die Hauptfigur oder seine neue Love Interest in Gefahr bringt oder so, die so ein bisschen abgefahren ist. Also Crazy Ex-Girlfriend, die nicht ganz gecheckt hat, wie man mit anderen umgeht und so. Und die auch also ein bisschen manisch dargestellt wird. Und dieses Stereotyp ist quasi der Titel dieser Serie. Und eigentlich ist aber... So, und Rebecca ist vordergründig genau dieses Stereotyp. Sie ist erfolgreiche Anwältin in New York und trifft da ihren Jugendschwarm, Jugendboyfriend vom Camp. Als sie 16 war, trifft sie auf der Straße Josh Chan. Und der zieht gerade neu nach West Covina. Er hat in New York gelebt und zieht jetzt zurück an da, wo er aufgewachsen ist. Und sie beschließt vor Ort, dass sie ihm hinterherzieht. Und wenn man die Serie schaut, das kommt relativ schnell raus, dann weiß man, dass sie tatsächlich nicht besonders glücklich war in New York. Und wahrscheinlich, wenn sie sehr ehrlich zu sich wäre, deswegen weg will. Und nicht, weil Josh Chan die Liebe ihres Lebens ist. Sie ist aber sehr schwer davon überzeugt, dass er der Mann ihrer Träume ist. Und sie mag ihn auch wirklich, das ist etwas komplizierter. Und dann zieht sie halt hinterher nach West Covina und wird da Staranwältin der ansässigen Anwaltskanzlei, die quasi fast ein wenig überfordert sind damit, dass eine Anwältin wie Rebecca, die wirklich, wirklich gut ist, bei ihnen arbeiten will. Aber so ist es. Und sie hat diesen heimlichen Plan, Josh für sich wieder zu gewinnen. Und gleichzeitig schaut man aber in der ersten Staffel Rebecca einfach dabei zu, wie sie in West Covina ankommt und quasi einfach einem Leben entflohen ist, das ihr wirklich nicht gefallen hat, auch wenn sie sau viel Geld gemacht hat, und jetzt versucht, irgendwie in einem neuen Leben anzukommen. So, aber nochmal zurück zum, warum ist der Titel Programm? Er ist nicht unbedingt nur Programm, weil er quasi darstellt oder sagt, was sie ist, sondern weil es gleichzeitig in dieser Serie eigentlich ständig darum geht, dass Sehgewohnheiten gebrochen werden. Also das Crazy Ex-Girlfriend ist ein eher frauenfeindlicher Stereotyp so. Also da ist es meistens eher sexistisch und Frauen kommen dabei nicht so gut weg und es ist also typisch Frau so, können nicht unterscheiden, können nicht erkennen, wenn man sie loswerden will. Und die Serie ist aber eigentlich sehr feministisch und dreht ständig solche Stereotype, bricht sie auf, indem sie sie, ich würde sagen, ich finde es ganz schwierig zu greifen, aber indem sie sie mega übertreiben. Also Rebecca ist so übertrieben ein Crazy Ex-Girlfriend, dass es schon wieder aufgebrochen wird und eigentlich schon wieder deutlich wird, dass es überhaupt nicht um Josh geht, sondern sie wahrscheinlich ein paar andere Probleme hat. So, aber die Serie schafft es sehr lange mit dem zu arbeiten und hat auch ganz viele andere Stereotype, die sie da reinbringen. Also eigentlich passiert ständig, dass etwas passiert und man denkt so, das kennen wir doch, das passiert jetzt so und so und dann passiert es auch bis zu einem gewissen Grad und dann halt irgendwie doch wieder nicht so. Also das passiert ständig, dass die das damit spielen mit allen möglichen Stereotypen und so. Und das finde ich einfach spannend, als jemand, die sehr viele Serien und Filme schaut, quasi eine Serie zu schauen, die enorm, ich finde es auf einem sehr hohen Niveau, mit allen möglichen, ich sag Sehgewohnheiten, stimmt auch einfach, so spielt. So, was erwarten die Leute von einem Trope und an welcher Stelle können wir es ein bisschen drehen, damit der sich quasi selbst entlarvt. Und gleichzeitig ist es eine Musical-Serie, das heißt, es wird ständig gesungen und das ist so toll. Also, wenn man singen und Musik und tanzen mag, dann ist das herrlich. Und was mir daran auch gefällt, ist, dass mit irrsinnig vielen unterschiedlichen Musikgenres spielt. Also es gibt den Jewish Princess Rap und dann gibt es eher der eine, und dann gibt es so klassische Musical Musik, allerdings dann da auch wieder so aus den unterschiedlichen Epochen, also eher neuer, aber auch älter. Die Titelmusik der zweiten Staffel würde ich so in den 60ern verorten. Also auf jeden Fall nicht aktuell Musiker, aber so ein bisschen älter. Und dann gibt es die Soul-Musik Nummern oder Country und so. Genau, und Country ist auch eines der Details, die mir sehr gut gefallen. Das ist eine Serie mit einer offen und ausgesprochen bisexuellen Figur. Und das findet man ganz, ganz, ganz, ganz selten. Also man findet bisexuelle Figuren in Serien, aber dass sie sich selbst so bezeichnen und das gibt's fast nicht. Also da bin ich gespannt. Da könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr da andere Beispiele für habt. Aber dass das ausgesprochen wird... Wenn, dann wird es nicht genannt. Genau. Zum Beispiel, wir hatten es erst heute davon, Orange is the New Black, die Hauptperson ist ja eigentlich auch bisexuell, aber sie nennt sich nie so. Genau, das ist ein Beispiel. Genau, und ich glaube, ja, mir fallen auch noch andere Beispiele sicher ein, mit bisexuellen Figuren, auch gezeigt bisexuell und akzeptiert bisexuell so von der Serie und nicht nur Queer-Reading oder sonst was, aber nicht genannt, glaube ich, tatsächlich nicht bezeichnet als bisexuell. So, und das hat die Serie auch. Gibt dann auch den schönen Song I'm Getting By. Di di di di. Di di di di di di. Und das macht halt die Serie auch echt schön. Eben, das gerade The Good Place genannt. Und ich finde, Crazy Ex-Girlfriend ist auch ein schönes Beispiel für eine sehr, sehr diverse Serie. Sowohl was Geschlecht angeht, eigentlich gar nicht so. Ich glaube, wir haben keine Trans- oder Intersex-Menschen so. Aber dafür eine gute Anteile Männer-Frauen so. Aber was eben zum Beispiel den ethnischen Hintergrund betrifft und eben den sexuelle Ausrichtung oder Orientierung, sorry, nicht Ausrichtung, und auch Religion unterschiedlichste, die Hauptfigur ist jüdisch, andere sind katholisch, dann wieder, also es ist einfach so auch ein Thema, so, was fällt mir dazu noch ein? Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Figuren. Und dann ist einfach die Storyline, wie sie, also am Anfang mal, wie sie sich da einlebt und dann versucht mit diesem Ex-Boyfriend wieder Kontakt und ja. Sachen hinzukriegen. Ja. Ja. Das ist einfach so ein doch Alltag, aber ja, dann also, von der Hauptfigur. Genau, also sehr getrieben von Rebecca aber die anderen Figuren bekommen ziemlich schnell auch ihre eigenen Storylines. Also sie fängt dann da an und dann geht es darum, dass sie Freundschaften schließt. Echte Freundschaften, während sie gleichzeitig versucht, Joshs Freundeskreis zu infiltrieren. Und dann geht's, oder es geht darum, wie es ihr ihr Arbeitsumfeld ist auch sehr wichtig. Also ihre Arbeitskollegen und Kolleginnen haben auch eigene Storylines dann. Sie freundet sich dann auch, oder ich muss gestehen, die erste Staffel habe ich gar nicht mehr so präsent, weil es dauert, glaube ich, länger, bis sie ihre beste Freundin findet und so. Und Josh selber hat halt auch Storylines, der hat eine Freundin, die Valencia, und dem seine Freundin und Freundin haben halt auch, also eigentlich geht es bald auch um andere Leute, also Rebecca, aber sie ist ganz klar die Person, die quasi die Serie treibt, so. Und dies, also jede einzelne Folge hat Josh im Titel, durchgehend. So, aha, und das wow. Ist, ja, und ich meine, das ist natürlich quasi als Witz, aber es ist halt auch Programm. Es geht wirklich darum, dass sie diesen Josh zurückbekommt, aber gleichzeitig geht's, also unterliegend geht's halt auch darum, also ihre Mutter ist auch ein Thema, weil eigentlich, wenn du schaust, weißt du, dass das mit diesem Josh, also man weiß es eben nicht, vielleicht ist es auch irgendwann so, dass man denkt, doch, es ist schon okay, so, und gleichzeitig weißt du aber, dass ihr Problem nicht ist, dass sie nicht mit Josh zusammen ist, sondern dass sie grundlegendere Sachen hat, die sie mal klären müsste, aber also die Titel lesen sich wie folgt, zum Beispiel Josh just happens to live here. Und dann zweite Folge, Josh's girlfriend is really cool. I hope Josh comes to my party. I'm going on a date with Josh's friend. Josh and I are good people. My first Thanksgiving with Josh. Und auch die zweite Staffel geht eigentlich genauso weiter. Okay. Und das zeigt aber auch ein bisschen den Humor von dieser Serie, die mit der Übertreibung arbeitet. Und genau. Sie ist auch enorm sexpositiv. Das ist auch krass für eine amerikanische Serie, wie viel Sex die haben und wie positiv es auch dargestellt wird. Und ich weiß auch nicht. Also es ist eine der lustigsten Serien, die ich kenne. Und ich mag aber halt auch einfach den Humor. Von daher passt sehr gut für mich. Und was ich auch sagen muss, ich finde die Musikqualität, und also die Qualität der Tanz, der Musical-Nummern enorm hoch. So. Und so treffend auch mit den Genres gespielt. Also ich glaube, das wird in dem Sinn auch von Leuten gemacht, die wirklich eine Ahnung von Fernsehen und vom Showbusiness haben. Also dass die diese Mittel, diese Musical- und Fernsehmittel, Erzählmittel so gut einsetzen können und gleichzeitig ist halt auch Satire damit machen können quasi. So. Und wie viele Lieder pro Folge gibt es einmal? Kann man da etwa was sagen? Vielleicht kann? Vier? Vier, okay. Oder drei? Drei bis fünf? So? Ich meine, ja, für 20 Minuten Episoden, ja, macht das. Nee, es sind 40er. 40 Minuten. Ah, ja. Nee, es ist so eine Serie, bei der man immer denkt, das ist so eine 20-Minüter, so vom Inhalt her, aber es ist eine 40-minütige. Ja. Okay. Genau, und was auch ist, es ist nicht einfach nur silly, es ist wirklich auch schön. Also die Freundschaften und Beziehungen, die da dargestellt werden, kann man auch wirklich ernst nehmen und es ist und die Probleme, die dargestellt werden, sind echt. Und sie schaffen aber enorm gut diese Balance zwischen total übertriebenem und du sitzt da und denkst, oh Gott, Rebecca, was machst du? So, und gleichzeitig, wenn ihre echten Probleme endlich mal adressiert werden oder so, oder sie ist adressiert selber, ist es dann halt wieder eigentlich sehr ernst zu nehmen. Und auch die anderen Leute, die anderen Leute haben, es geht um echte Probleme. Also es ist nicht einfach, es gibt ein Paar, das schon so lange zusammen ist und die Frage ist, wie haben wir uns aus den Augen verloren und so, und das wird dann ernsthaft besprochen. Oder eben die Figur, die bisexuell ist, merkt das erst im Laufe der Serie und lernt sich quasi selbst neu kennen. Und Josh mit seiner ewig langen Freundin auch schon, also es ist eine irrsinnig witzige Serie und eine Serie, die sich selbst nicht ernst nimmt und auch vieles hochnimmt, aber gleichzeitig sind die Probleme echt, die die Leute haben. Die Frage ist nur, ob gerade Rebecca oder auch die anderen können das auch, in dem Moment bereit sind, die Probleme auch ernst zu nehmen. Das ist immer so. Also ich glaube, man muss sich es einfach mal ansehen. Und oder einfach auch mal eine Musical-Nummer ansehen. Aber ich würde sagen, wir machen den Trailer der ersten Staffel in... nicht den Trailer, den Vorspann der ersten Staffel in die Links. In die Shownotes. Weil der zeigt eigentlich ganz schön den Stil der Serie. Und vielleicht mache ich noch den sexy Getting Ready Song rein. So, und da machen sie sich halt lustig. Ja, und da machen sie sich lustig über diesen Teil im Film, wo quasi die Frauen sich ja dann so schön die Beine rasieren und sich so den Lippenstift auftragen und die Strümpfe anziehen und oh, so. Also muss man sich einfach ansehen. Wir machen es in die Links. Ja, super. Aber ja, tolle Serie, wirklich toll. Super feministisch auch. Also, ja. So. Ja, ich habe auch schon viel Positives dazu gehört, ja. Ja. Und ich finde auch sehr mutig. Also im Sinne von, die machen wirklich, was es braucht, um rüberzubringen, was sie sagen wollen. Also die machen keine halben Sachen. So. Sehr gut. Ja. Genau. Dann war es das heute zu diesen beiden Serien. Mit zwei richtig tollen Hauptfiguren auf jeden Fall und ganz, ganz tollen Nebenfiguren. Also die, die du beschrieben hast, die klingen auch echt cool. Und ja. Ja. Aber wenn man zwei Serien sehen will mit zwei klasse Frauen in der Hauptfigur, ich glaube, dann ist man mit den beiden Serien sehr gut bedient. Gut, genau, dann war es das für uns. Ha? Ja, das ist gut so. Ja. Gell? Okay, dann war es das von uns zu Crazy Ex-Girlfriend und The Good Place. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Ist es nicht extra fertig.